gesehen. Ich kann von meinem Fenster aus die Berge sehen. Und noch mehr davon, wenn wir nebeneinander stehen. Ich würde so gern mal nach Süden mit dir gehen, bei dir gehen, nach Süden gehen. Berge sehen, bei Föhnwind Land gewinnen, draußen stehen. Wo ein warme Winde um die Nase wehen. Wo einen der Wind aufnimmt und vorträgt, ganz weit vor, ganz weit vor, ganz weit vor. Fluss entlang, Richtung Südwesten entlang, dem Sonnenuntergang. Wo der Ton noch so lang weiterklang. Und die Sterne tauchen in den Fluss unter Mond wie gewohnt hinterher. Fluss entlang, bis sich das Tal verbreitet, weites Land. Um mich dein langer Arm ausgestreckt beim Schlafen fand. Wo der Atem mit dem Tau verschwand. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Ta-ta-ra-ta-ta-ra. Ta-ta-ra-ta-ta-ra. Ta-ta-ra-ta-ta-ra.